Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Er gehört zu den schillerndsten Figuren der wilhelminischen und Weimarer Zeit. Harry Graf Kessler rauchte mit Otto von Bismarck Zigarre, übernachtete neben dem in seinem Wahnsinn tobenden Friedrich Nietzsche, schrieb mit Hugo von Hofmannsthal am Rosenkavalier und ließ in den goldenen Zwanzigern Josephine Baker in seiner Wohnung tanzen. Ein US-Reporter nannte den Kunstvermittler, Mäzen, Publizisten und Diplomaten 1925 schlicht »The man you must meet«. Auch an Spott mangelte es dem stets umtriebigen Harry Graf Kessler nie. Hugo von Hofmannsthal machte sich einmal über Kesslers 10.000 Bekannten lustig. In den Weimarer Jahren galt der Kunstmäzen und Diplomat wegen seines Friedensengagements als »der rote Graf«. Und für Hannah Arendt war er gar unser literarischer Hansdampf in allen Gassen. Erst die Nachwelt erfuhr, dass Kessler Deutschlands größter Tagebuchautor war. Mit dem nun zuletzt erschienenen Band 1 ist die große Edition seiner Journale abgeschlossen und ein Zeitalter zu besichtigen. Seit 2004 bereits erscheint im Verlag Klett-Cotta Kesslers großes Tagebuchwerk. Nun im Jahr seines 150. Geburtstages ist mit Erscheinen von Band 1 die neunteilige Edition endlich komplett. Oliver Pfohlmann stellt uns den jüngsten Band im Rahmen der Gesamtedition von Kesslers Briefen als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor. Schon der Anfang dieses Tagebuchs ist symptomatisch. In einer Szene wie aus einem Henry-James-Roman kommt ein 12-Jähriger mit seiner Familie in Bad Ems an. Anno 1880, ein mondäner Tummelplatz für Monarchen und Millionäre aus aller Welt. Hinter dem Sohn eines steinreichen Hamburger Bankiers liegen traumatische Erlebnisse. Das Mobbing durch Mitschüler in einem Halbinternat in Paris, der Selbstmord eines Lehrers nach einem Schülerstreich. Dazu noch verstörende Gerüchte über eine angebliche Affäre seiner Mutter, eine umschwärmte Schönheit der Belle Époque. Jetzt wollen ihn seine Eltern nach England schicken. In einem Elite-Internat in Ascot soll aus dem Jungen ein Gentleman werden. Man könnte also vermuten, dass der angehende Diarist eine Menge zu verarbeiten hat und dass er wohl gerade deshalb seine Aufzeichnungen beginnt, um mit seinen Erlebnissen, Ängsten und Konflikten fertig zu werden. Tatsächlich aber verliert der Schreiber kein Wort über das, was hinter ihm liegt oder ihn innerlich bewegt. Zuerst vermerkt das Tagebuch nur lapidar die Ankunft der Familie in dem Kurort. Dann, schon einen Tag später, beschäftigt sich der junge Harry Graf Kessler ausgiebig mit der örtlichen Etikette und den unter den Gästen gerade angesagten Modefarben. Wenige Tage später beobachtet er, wie der deutsche Kaiser, auch er ein Verehrer seiner Mutter, gleich nach seiner Ankunft mit ihr auf der Emser Promenade parliert. Im Grunde findet sich schon hier, in diesen ersten Einträgen, in Nutze das, was den Diaristen Harry Graf Kessler zeitlebens ausmachen wird. Gleich noch ein Beispiel aus dem nun endlich erschienenen ersten Band dieser großen Tagebuchedition. 11 Jahre nach dem Kuraufenthalt in Bad Ems heißt es in Kesslers Journal unvermittelt, Onkel und Tante hätten ihm nahegelegt, eine gewisse L zu heiraten. Keine Silbe darüber, wie er zu diesen familiären Erwartungen steht oder welche Gefühle ihn mit der jungen Frau verbinden. Notierenswert findet es der damalige Student der Rechtswissenschaften dagegen, wie viel Zeit und Mühe die Pariser Damenwelt investiert, um à la mode auszusehen. Elle erzählte mir, dass der Friseur Marcel, der ein besonderes Geschick hat, das Haar zu wellen, so überlaufen ist, dass er nur noch in seinem Apartment empfängt wie Richer oder Peot. Er frisiert die Damen, die am meisten bieten, zuerst, und es werden 40, 100 bis zu 300 und mehr Franken geboten. Manche Damen warten den ganzen Nachmittag und müssen schließlich unverrichteter Sache weggehen. Keine Frage. In der Geschichte der diaristischen Literatur ist das Tagebuch Harry Graf Kesslers nicht nur ein Höhepunkt. Es ist vor allem auch ein Sonderfall, aber nicht etwa wegen seines beispiellosen Umfangs. 1880 begonnen, führte es der Kulturvermittler, Mäzen und Publizist bis zu seinem Tod 1937 in Armut und Exil nahezu ohne Unterbrechungen, also 57 Jahre lang. Anfangs in gewöhnlichen Schulheften, später selbstbewusst in mit Goldschnitt verzierten Bänden im Quartformat. Auf den Schauplätzen des Ersten Weltkriegs wechselte der Rittmeister und Kommandeur einer Artillerie-Munitionskolonne dann zu handlichen Wachstuchheften. An die Stelle von Tinte trat der praktische Bleistift. Die heute im Marbacher Literaturarchiv verwahrten Bände füllen in der jetzt endlich abgeschlossenen Tagebuchausgabe 9000 Seiten, ein einmaliges Zeitdokument. Mit der Transkription begannen die Forscher bereits 1994, ehe die Edition 10 Jahre später kurioserweise mit dem zweiten Band begonnen wurde. Man kann sich denken, warum. Für seine Wiederentdeckung bot sich Harry Graf Kessler als junger Mann auf Weltreise durch Amerika und Asien eher an als die etwas weniger spektakulären Journale aus den Schul- und Studienjahren. Zumal diese auch noch größtenteils auf Englisch geschrieben sind, der Sprache seiner irischstämmigen Mutter. Jetzt ist dieses editorische Mammutprojekt also fertig. Ergebnis? 9 ziegelschwere Prachtbände in Rot. Was so ziemlich das genaue Gegenteil von dem ist, was Kessler in einer düsteren Stunde als Schicksal für sein Diarium befürchtete. Mit 19, damals war er längst Abiturient auf dem elitären Hamburger Johanneum, schrieb aber noch auf Englisch, schimpfte er sich einen Narren für all die mit seinen Kritzeleien verschwendete Lebenszeit. Schließlich würde sich nie jemand für sein Tagebuch interessieren, nicht einmal seine Erben. Whom does it interest? Me? I hardly ever read it. My heirs? 10 to 1 the minute I have closed my eyes and they have got my body out of the house, they will sell it to some pork butcher to wrap sausages in. Dass Kesslers Tagebücher nicht als Einwickelpapier beim Metzger endeten, hängt mit dem zusammen, was diese Aufzeichnungen ausmacht. In gewisser Hinsicht sind sie nämlich ein Widerspruch zur Gattung Tagebuch überhaupt. Für den Germanisten Michael Marr zum Beispiel sind Journale der Ort, wo ein Individuum all die erlittenen oder vielleicht auch nur eingebildeten Kränkungen oder Enttäuschungen festhält. Harry Graf Kesslers Leben war nun, man kann es nicht anders sagen, eine Enttäuschung in Fortsetzungen. Angefangen von der erhofften Karriere im Auswärtigen Amt, die sich im Lauf seines Lebens gleich mehrfach zerschlug, über seine künstlerischen Ambitionen bis zu seiner schon im Ansatz scheiternden Politikerkarriere als friedensbewegter roter Graf in der Weimarer Zeit. Zeitlebens auf der Suche nach seiner Bestimmung legte sich Kessler über seinen Gefühlshaushalt jedoch immer nur ausnahmsweise und eher in homöopathischer Dosis Rechenschaft ab. Nur wenig Psychodrama, Nabelschau oder Konfession also auf diesen 9000 Tagebuchseiten. Sicher, es gibt Ausnahmen. Im neuen Band zum Beispiel, als Kessler an seinem 20. Geburtstag in einem dramatischen Eintrag über den Sinn seines Lebens grübelt und beschließt, keinesfalls wie sein Vater eine Money-Making-Machine zu werden. Eine selbstbewusste Absage an die patriarchale Ordnung, die ihn mit anderen Vertretern seiner Generation verbindet, wie Erich Mühsam oder Robert Musil. Und einmal will Kessler sogar von einer Brücke springen. Ausgerechnet die deutsche Kriegsniederlage 1918 bringt ihn, diesen großen Kultureuropäer, vorübergehend an den Rand des Suizids. Doch unterm Strich interessierte ihn sein Ich herzlich wenig, weshalb man auch nach Träumen in diesem Tagebuch lange suchen muss, als ob nicht längst das Zeitalter Sigmund Freuds angebrochen gewesen wäre. Und bis heute führt Kesslers notorische Diskretion in Sachen Intimleben zu allerlei Spekulationen über seine mögliche Homosexualität. Wo andere Tagebuchautoren der Epoche wie Arthur Schnitzler oder Oskar A.H. Schmitz akribisch stolz ihre erotischen Abenteuer registrierten, finden sich bei Harry Graf Kessler nur einige rührend unschuldig wirkende Einträge, etwa über Erlebnisse in seinem Militärjahr mit Kameraden. Abends bei Dunkelwerden wieder mit Dungern und Weltheim zum Baden im Mühlbach. Ein merkwürdiges Bild, wir drei nackten Menschenkinder im Mondschein auf der Wiese. Später mit Dungern bei wunderbarem Mondschein hinaus auf die Felder. Nein, was Harry Graf Kessler zeitlebens fasziniert, sind nicht die stillen, dunklen Abgründe, wie er einmal notiert, sondern es ist der Wellenschlag der Oberfläche. Wobei man Oberfläche fallweise mit Welt, Kunst oder Gesellschaft übersetzen muss. Und Wellenschlag mit der anbrechenden Moderne, die Kessler und seine Zeitgenossen Richtung Zukunft peitscht. Dabei begibt sich der Graf mit seismografischer Sensibilität just immer genau dorthin, wo seine Zeit kenntlich wird. Ob er als junger Weltreisender im New York des Jahres 1892 den um Aufmerksamkeit kämpfenden Reklamewahn beobachtet, als Nischinsky-Verehrer 1913 die Premiere der Skandaloper Le Sacre du Printemps oder als Weltkriegsoffizier die mörderische Geschäftsmäßigkeit in den militärischen Schallzentralen. Es ist dieses Amalgam aus Weltfülle und Zeitdiagnose, das Kesslers Journal zu einem einzigartigen Kaleidoskop macht für seine Epoche der Umbrüche und Paradoxien. Immer wieder verwandelt sich Harry Graf Kessler dank seiner früh geschulten Beobachtungsgabe und Erinnerungsfähigkeit in eine Art Videokamera auf zwei Beinen, um dann zu Hause das Erlebte in seinem geschliffenen Stil festzuhalten. So entstehen faszinierende Reise- und Naturimpressionen, Kunstbetrachtungen und Situationsbeschreibungen, Gesprächskizzen und Menschenporträts. Wie früh das beginnt, zeigt gerade der neue Band. 1891 besucht der 23-Jährige mit ein paar Freunden den gerade zum Rücktritt gezwungenen Reichskanzler Bismarck. Anschließend rekonstruiert der junge Kessler auf 6 Seiten bis ins Kleinste dessen Politmonologe bei Sekt und Zigarren mit präzisem Blick für Details und die Reaktionen der Anwesenden. An Zeit zum Schreiben mangelte es Harry Graf Kessler offenkundig nicht. Nach dem frühen Tod seines Vaters führte der lebenslange Junggeselle ein Jet-Set-Leben mit erlesen ausgestatteten Wohnungen in Weimar und Berlin. In London war stets ein Hotel-Apartment für ihn reserviert. Seine finanzielle Unabhängigkeit erklärt zumindest zum Teil seine an Forrest Gump erinnernde Gabe, erstaunlich oft in seinem Leben, kulturhistorisch gesehen, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Wie etwa als Gerhard Hauptmann und die Berliner Freie Bühne für den Urknall des Naturalismus sorgen. 5. März 1893, in Hauptmanns Weber auf der Freien Bühne im Neuen Theater. Kontrast zwischen dem entzückend zierlich, zart und luxuriös ausgestatteten Theater, das bis auf den letzten Platz von einem elegant gekleideten, überraffinierten, frenetisch klatschenden Publikum erfüllt war, und dem Stück, dessen hohlwangige, fieberäugige Hungergestalten all diesen zarten, mittelst Raubbau gezüchteten Kulturblumen den Untergang verkündeten. Auch wenn Harry Graf Kessler natürlich selbst ein solches Treibhausgewächs war, den faulen Zauber seiner der wilhelminischen Epoche durchschaute er wie kein Zweiter. Ob als Stammgast der großen Berliner Salons oder Gesprächspartner von Politikern, ob auf Bällen, Soireen und Dinners, immer wieder gelangt er zu beißenden Beobachtungen der deutschen Upper Class. So etwa, wenn ihm auf einem Ball die hohen Damen mit ihren geschminkten Gesichtern wie eine Riege schlecht aufgeputzter Theaterprinzessinnen erscheinen. Etliche seiner Einträge über die Rituale und Etikette der Elite lesen sich wie Anschauungsmaterial zu den soziologischen Einsichten eines Georg Simmel oder Max Weber. Zum Beispiel seine Reflexionen über die Klatschsucht des Adels. Hofball in Weimar. Alles ist von Intrige und Ergriertheit untergraben. Grund? Alle Leute haben nichts zu tun und haben unendlich viel Zeit. Alle Leute fühlen sich zurückgesetzt, schon weil sie an einem kleinen Hof und in einem kleinen Land agieren statt in Berlin. Allen bieten sich die Intrige und der Klatsch als die am leichtesten zu erreichende Beschäftigung. Daher knistert und knattert es immerfort im Untergrund von springenden Minen oder richtiger von Lustfeuerwerk, mit dem man sich die Zeit vertreibt. Ein Studium hier lehrt einen, die kleinen Seiten der menschlichen Seele besser kennen als irgendwo anders. Reinkulturen des menschlichen Schimmelpilzes. Schon lange vor Kriegsausbruch hält Kessler den Untergang der höfischen Gesellschaft für unvermeidlich. Wie auch anders, wenn ihm aus dem Gesicht Wilhelms II. Nur dessen Bulldoggenwille entgegenspringt und ihm dessen Gemahlin in ihrem Glitzerkleid wie ein billiges Knallbonbon vorkommt. Bestätigt findet Harry Graf Kessler seine Urteile, als er Ende Dezember 1918 mitten in den Revolutionswirren die geplünderten kaiserlichen Privatgemächer im Berliner Schloss besichtigt. Die Nippesschränke des Kaisers sind leer, die Glasscheiben zerschlagen. Was den Matrosen an den Plünderungen zu Schulden kommt, scheint nicht festzustellen. Die Privaträume, Möbel, Gebrauchsgegenstände, übrig gebliebenen Andenken und Kunstobjekte der Kaiserin und des Kaisers sind aber so spießbürgerlich nüchtern und geschmacklos, dass man keine große Entrüstung gegen die Plünderer aufbringt. Nur Staunen, dass die armen, verschreckten, fantasielosen Wesen, die diesen Plunder bevorzugten, im kostbaren Gehäuse des Schlosses zwischen Lakaien und schemenhaften Schranzen nichtig dahinlebend weltgeschichtlich wirken konnten. Aus dieser Umwelt stammt der Weltkrieg. Verblüffend freilich sind seine engen Kontakte zu den Novemberrevolutionären. Umso mehr, als Kessler nach 1914 erstaunlich lange vom Kriegsvirus infiziert war. 1918 wurde er von den Arbeiter- und Soldatenräten sogar vorübergehend als Botschafter nach Warschau geschickt. Doch war die Spannweite seiner Bekanntschaften und Begegnungen schon früh ein Charakteristikum von Kesslers Leben. Nicht ohne Grund handelte er sich nach dem Krieg mit seinem Engagement für Frieden und Republik den Spitznamen »Der Rote Graf« ein. Kessler bewegte sich nie nur in den Komfortzonen der feinen Gesellschaft. In den letzten Kriegsjahren zum Beispiel war er ebenso in Hindenburgs Hauptquartier zu finden wie am Kaffeehaustisch mit sozialkritischen Künstlern wie George Gross, Johannes R. Becher oder Wieland Herzfelde. Tatsächlich war es gerade die moderne Kunst, die ihn schon vor der Jahrhundertwende für die anstehenden Umbrüche sensibilisierte und die er selbst nach Kräften förderte. Ob als Mitbegründer der Kunstzeitschrift Pan oder in seiner Zeit als Weimarer Museumsdirektor, ob als heimlicher Co-Autor von Hofmannsthals Rosenkavalier oder in der Zwischenkriegszeit als Verleger der bibliophilen Kranach-Presse oder eben zeitlebens als Kunstliebhaber und Mäzen. Als solcher ließ er sich von Henri van der Velde die Wohnung möblieren, entdeckte Max Liebermann und saß Edvard Munch Porträt. Berührungsängste kannte er offenkundig nicht. Den verarmten Paul Verlaine zum Beispiel suchte der stets dandyhaft elegant gekleidete Kessler in seinem Pariser Elendsquartier heim. Mit einiger Mühe seine Wohnung in einem ärmlichen Arbeiterhause der Rue Saint-Victor über vier nach Katzenkohl und trocknenden Proletarierwindeln riechenden Treppe entdeckt. Durch eine dunkle Vorkammer, in der der Geruchssinn einen vermuten lässt, dass die warmen, wolligen, an den Wänden hängenden Gegenstände, durch die man sich mühsam hindurchwindet, Unterröcke sind, tastet man sich zu der Tür des einen Zimmers hin, das die ganze Wohnung des größten lyrischen Dichters Frankreichs bildet. Ich klopfe an und trete ein. Im Bett liegt angezogen und mit Pantoffeln an den Füßen Verlaine. Er steht auch zunächst nicht auf. Der bizarre Sokrates-Kopf erhebt sich kaum aus den unordentlich verschlafenen Kissen. Viel ist in der Forschung darüber gerätselt worden, warum Harry Graf Kessler überhaupt so ausführlich und diszipliniert Tagebuch führte. Geschah es mit Blick auf eine Autobiografie, von der 1935 nur ein erster Band erscheinen konnte? Oder war das Tagebuch eine Art lebenslanger Rechenschaftsbericht gegenüber seiner verehrten Mutter, wie der Kessler-Biograf Friedrich Rothe vermutete? Vielleicht liegt die Antwort am Ende doch im Psychologischen. Lebenstechnisch führte der Graf quasi eine mobile Existenz und war lange vor der Ära der Privatjets heute in London und morgen in Paris. Begegnungen mit sage und schreibe 14.000 Personen an über 4.000 Orten haben die Herausgeber in seinen Tagebüchern gezählt und deshalb von Anfang an umfangreiche Register von Personen und Schreiborten zur Erschließung bereitgestellt. Dass man im Gegenzug auf Stellenkommentare verzichtet hat, ist natürlich schade, aber doch verschmerzbar. Immerhin ist jeder Band mit einer ausführlichen Einleitung versehen. Jedenfalls notorisch umtriebig, wie Kessler war, und dazu noch dauerhungrig auf das Neue und Moderne, verkörperte der Graf wie kein Zweiter dieses Zeitalter der Nervosität. Daher dürfte sein Tagebuch der Ort gewesen sein, wo Kessler zur Ruhe kam und zugleich die so erbarmungslos Richtung Moderne dahinstürmende Zeit, zumindest momentweise, zu sich selbst fand. Als nächstes will das Marbacher Literaturarchiv den Text des Tagebuchs vollständig online stellen, im Sinne einer Hybrid-Edition. Damit wäre Harry Graf Kessler dann wohl endgültig in der Zukunft angekommen. Sagt Oliver Pfohlmann. Er besprach von Harry Graf Kessler das Tagebuch 1880 bis 1937, erster Band 1880 bis 1891, herausgegeben von Roland S. Kamzelak, erschienen im Stuttgarter Klett-Cotta Verlag, 880 Seiten, kosten 65 €. Die gesamte Tagebuchedition Harry Graf Kesslers, die Jahre 1880 bis 1937 umfassend, ist für den 28. Februar 2019 angekündigt und wird 473 € kosten. Und das war unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon des sonntäglichen Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.